Deutschlandfunk Kultur Tonart. J.J. Cale, er hat Stücke geschrieben wie After Midnight oder Cocaine, die kennen viele. Den J.J. Cale, den hat man so ein bisschen vergessen, der Mann, der sie geschrieben hat, diese Songs. Er war Eremit und ein Totalverweigerer und im Sommer 2013 starb er mit 74 Jahren an einem Herzleiden. Sein Erbe, ein Wust an unveröffentlichten Stücken. Daraus haben seine Witwe Christine Lakeland und sein Manager Mike Kappes ein Album zusammengestellt. Stay Around heißt das. Freitag kommt's auf den Markt und Marcel Anders hat's gehört und mit Kappes gesprochen. He had sent me these demos on a regular basis. Er hat mir über die Jahre all diese Demos zugeschickt und irgendwann meinte ich zu ihm, dass sie für zwei richtig gute Alben reichen würden. Aber wir sind nicht dazu gekommen, noch irgendetwas zu veröffentlichen. Nach seinem Tod haben Christine und ich alles gehört, was er mir geschickt hatte, und das Beste ausgewählt. Es fühlte sich wirklich gut an, das zu tun, denn ich bin sehr glücklich mit der Qualität der Songs, die er ganz offensichtlich noch veröffentlichen wollte. Denn er hatte sie genauso produziert wie seine bisherigen Platten. Nämlich kantig, knarzig, spröde. J.J. Cale war ein Pionier in Sachen Lo-Fi, ein erfahrener Tontechniker und versierter Multiinstrumentalist, der sich bewusst ungeschliffen inszeniert hat und der seine Aufnahmen in erster Linie als Demos verstand, als Vorlagen für Kollegen wie Eric Clapton, Lynyrd Skynyrd oder Johnny Cash, die Cale-Stücke nur zu gerne gecovert haben, die erklärte Fans seiner Musik waren, genau wie Mike Kappes. He's not trying to get heavy or knock you over the head with his music. Er versuchte nicht, wer weiß wie perfekt zu sein oder dir mit seiner Musik eins überzuziehen, sondern sie war ehrlich und bescheiden. Und die Produktion ist ein interessanter Punkt, denn die weit verbreitete Meinung ist, dass er auf seiner Veranda saß, Gitarre gespielt und sich mit einem altmodischen Kassettenrekorder aufgenommen hat. Dabei war er ein ausgebildeter Techniker und Produzent. Das war sein Steckenpferd. Insofern ist es so, was so simpel klingt, ist ein Übereinanderschichten von zig Instrumenten, die er alle selbst gespielt und immer wieder neu gemischt hat. From bad to worse, I won't deny you to come again, this love of ours, if we try. Mike Kappes zählt zu den wenigen Menschen, die den wahren J.J. Cale kannten. Über 30 Jahre hat der Musikmanager aus San Francisco die Geschicke des Ausnahmegitarristen gelenkt, Konzerte gebucht, Plattenverträge ausgehandelt und versucht, Cales eigenwilligen Hybrid, den sogenannten Tulsa-Sound aus Blues, Jazz, Folk und Country, populär zu machen. Eine Herkulesaufgabe, denn der Künstler hatte keinerlei kommerzielle Ambitionen und seine Texte, davon zeugen auch die 15 Stücke auf Stay Around, waren oft zu frivol und zu schlüpfrig für den Mainstream. Einiges davon kann er einfach nicht ernst gemeint haben. Wie, ich wünschte, ich könnte die Unterwäsche sein, die du um deine Hüften trägst. Oder, jeder Schritt, den du machst, bringt mich mehr auf den Geschmack. Es gab durchaus Songs, bei denen ich fand, dass sie ein bisschen zu riskant für die breite Öffentlichkeit sind, aber die meisten erschienen eher harmlos. After Midnight, Cocaine, Call Me the Breeze, seine größten Hits hatten zum Beispiel nichts davon. Go downtown, gonna find myself a woman. In die Rolle des omnipotenten Liebhabers und charmanten Frauenverstehers ist Cale nur zu gerne geschlüpft. Mit einem sanft gehauchten Gesang, der angeblich eine erotische Komponente birgt und Teil des Gesamtkunstwerks, wie auch des Mythos J.J. Cale ist. Eben ein Kauz, ein Totalverweigerer, aber auch ein ehrgeiziger Künstler. Einer, der angeblich weder Bankkonto noch Mobiltelefon hatte, unter falschem Namen in einem Trailerpark wohnte, nur selten auf Tour ging und ein richtiges Unikum war. Stay Around ist das Vermächtnis eines Musikers, der sich nicht anpassen wollte und den die heutige Musikwelt allen voran Kappes, schmerzlich vermisst. Yes, there's nobody like him. Cale war einmalig. Und ich denke, seine Fans wissen es zu schätzen, dass er nicht zu dick aufgetragen hat, dass er nicht mit lauten Gitarren, mit Pyrotechnik oder was auch immer zu beeindrucken versucht hat, sondern er war sehr natürlich und genauso war er als Mensch. Nämlich sehr authentisch, sehr sensibel und extrem bescheiden. Ein toller Kerl. Das kann man wohl sagen. Und ich habe diese Platte auch schon seit einiger Zeit als Vorab-Exemplar und lebe damit seit einiger Zeit. Und Stay Around ist wahnsinnig gut. J.J. Cale's Stay Around erscheint am Freitag.